Welt braucht mehr Unternehmer. Bist du einer davon? Finde es im folgenden Podcast heraus. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Eines schon mal vorweg. Die meisten Menschen denken, dass sie das Zeug zum Unternehmer hätten. Doch wie ist die Selbstwahrnehmung zu bewerten? Was macht gute Unternehmer aus? Die Frage nach den Fähigkeiten zum Unternehmertum sind so repräsentativ, als würde man Paare getrennt voneinander befragen, ob sie sich für gute Liebhaber halten. Fast alle halten sich für überdurchschnittlich in der Eigenschätzung, während die Fremdeinschätzung, Partnerbefragung, eine andere Sprache spricht. So oder so, wie merkst du, ob du wirklich das Zeug zum erfolgreichen Unternehmer hast? Meiner Erfahrung nach gibt es 4 Ebenen, die darüber Aufschluss geben können. Erstens Gene, zweitens Prägungen und das Umfeld in jungen Jahren und drittens Persönlichkeitstests. Im Weiteren sind auch noch Schlüsselerlebnisse in deinem Leben spannend, beziehungsweise deine Reaktionen innerhalb solcher Schlüsselerlebnisse, wie Todesfälle, Betrug und andere Enttäuschungen oder Niederlagen. Diese 4 Punkte, der Gene, Prägungen, Persönlichkeitstests und Schlüsselerlebnisse, wollen wir uns nun genauer anschauen. Danach kannst du dich selbst und andere besser einschätzen. Beginnen wir also mit den ersten beiden Punkten, die Gene und die Prägungen bzw. das Umfeld in jungen Jahren sind prägend. Will man der sogenannten Epigenetik Glauben schenken, und das tue ich, spielen Gene keine oder nur eine geringere Rolle. Unternehmer werden also nicht geboren, sie werden gemacht. Allerdings gibt es einige Grundvoraussetzungen, die dir den Zugang zum Unternehmertum erleichtern. Zudem gibt es Voraussetzungen, die dir helfen, unternehmerische Fähigkeiten zu erwerben. Diese werden in der sogenannten Prägephase angelegt, die beim Menschen ihren Höhepunkt zwischen dem 5. und dem 9. Lebensjahr hat. In dieser Phase ist unser Gehirn extrem aufnahmefähig. Es fehlt eine Art Filter. Das heißt, alles, was Menschen in dieser Zeit erleben, prägt sie ein Leben lang. Positives, aber auch Negatives wird gespeichert. Dieser Prozess der Prägung ist meiner Erfahrung nach nie gänzlich abgeschlossen, auch wenn die Ausprägung in jungen Jahren besonders gravierend ist. Zumindest war es so bei mir, wie auch bei vielen anderen Menschen in meinem Umfeld. Geh nun gedanklich in die Zeit des Kindergartens und in die frühe Schulzeit zurück. Wie warst du damals? Mit welcher Art Menschen hast du dich umgeben? Wie dachten, redeten und fühlten deine Eltern? Bei mir war es so, dass der Vater am Mittag gestresst an den Mittagstisch kam und über die faulen, anstrengenden, kranken und dummen Mitarbeiter schimpfte. Dies hinterließ bei mir zweierlei. Erstens wollte ich niemals dermaßen gestresst und genervt sein, und zweitens dachte ich, dass alle Angestellten Idioten seien und ich darum niemals Angestellter sein wollte. Auf meinem Umgang mit den Nachbarskindern war die Auswirkung folgendermaßen. Wann immer es möglich war, suchte ich die coolen, älteren Kinder auf. Denn nur von ihnen konnte ich lernen. Anschließend ging ich zur Praxis über und übernahm die Führung bei den gleichaltrigen und jüngeren Kindern. Du siehst, mit meinem Umfeld musste es so kommen, wie es kam. Und wie sah dein Umfeld aus? Gehen wir weiter zu Punkt 3, den Persönlichkeitstests. Die gibt es wie Sand am Meer. Der beste, das heißt der genaueste, ist meiner Erfahrung nach der Limbic Personality Test. Er kann online ausgefüllt werden und liefert sehr genaue Daten zu deiner Persönlichkeit mit dem Schwerpunkt Business. Er zeigt also nicht auf, ob du ein guter Liebhaber bist, sondern ob du an der aktuellen Arbeitsstelle und Position am richtigen Ort bist. Oder eben auch, ob du Grundvoraussetzungen zum erfolgreichen Unternehmer besitzt. Vereinfacht gesagt zeigt dir Limbic auf, wie stark du in welchen sogenannten limbischen Instruktionen vertreten bist. Das limbische System gehört übrigens zum ältesten Teil unseres Gehirns, befindet sich in der Mitte des Kopfes und ist bei uns Menschen etwa faustgroß. Darin werden drei Instruktionen verwaltet: Balance, Dominanz und Stimulanz. Du hast alle drei Instruktionen in dir, aber nicht in genau derselben Ausprägung wie irgendein anderer Mensch. Hast du beispielsweise starke Instruktionen im Bereich Balance, bist du gut für den Beruf des Controllers geeignet. Du machst gerne Detailarbeit, bist genau und arbeitest konzentriert an einer Sache. Teamarbeit brauchst du nicht unbedingt. Hast du aber gute, starke Stimulanzinstruktionen, bist du extrovertiert, magst gerne Abenteuer, willst neue Menschen kennenlernen und möchtest täglich Neues entdecken. In dem Fall sind Jobs in Marketing oder Werbung für dich geeignet. Und wenn du eher im Bereich Dominanz liegst, sind dir Stolz, Status, Macht, Geschwindigkeit, Sieg und Führungsaufgaben besonders wichtig. In diesem Fall bist du der geborene Unternehmer. Aber Achtung, wir reden von einem Unternehmertum im neuen, guten Geist. Das heißt, dass allzu starke Dominanzinstruktionen ohne Gegengewicht in den anderen Bereichen in Zukunft nicht ausreichen. Im Industriezeitalter war das anders. Der Chef befahl und die Angestellten führten die Befehle aus. Dennoch sollte dein Schwerpunkt auf der Dominanz liegen, mit wenig Stimulanz und noch weniger Balance. Aber lass uns nun zum vierten Punkt kommen, zu den Schlüsselerlebnissen in deinem Leben. Anhand dieser Schlüsselerlebnisse wirst du für dich typische Verhaltensmuster erkennen lernen. Und wenn du in Zukunft bewusst mit den neuen Erkenntnissen umgehst, kannst du sogar deine zukünftigen Entscheidungen beeinflussen und somit auch dein Leben erfolgreicher gestalten. Am einfachsten ist es, wenn du nun ein A4-Blatt quer vor dich hinlegst und einen horizontalen Zeitstrahl aufzeichnest. Angefangen ganz links in der frühen Schulzeit bis nach ganz rechts dem heutigen Tag. Oberhalb dieses Zeitstrahls befindet sich die positive Ebene, Höhepunkte. Unterhalb die negativen Tiefschläge. Zeichne nun möglichst viele Höhepunkte und Tiefschläge ein. Auf einem zweiten Blatt machst du eine kurze Beschreibung der Top 3 Höhepunkte und der Top 3 Tiefschläge. Nachdem du diese beschrieben hast, beantwortest du zusätzlich folgende Fragen: Warum ist das für mich ein Höhepunkt oder ein Tiefschlag? Welche Gründe, Motive sind mir hierbei sehr wichtig? Warum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe? Bei mir steht beispielsweise als Höhepunkt Judo-Clubmeister mit 7 Jahren. Ein Motiv für mich heißt gewinnen, um besser zu sein als alle anderen. Und der Grund hierfür wiederum liegt im Bedürfnis nach Anerkennung und nach Stolz. Oder als Tiefschlag habe ich aufgeschrieben, Beginn der Schulzeit. Dahinter versteckt sich der Drang nach Sinn und Zweck, was mir die Lehrer leider nicht vermitteln konnten. Du siehst, mit dieser Übung holst du tiefliegende Motive aus deinem Unterbewusstsein an die Oberfläche. Mit diesen Informationen findest du nun ganz sicher heraus, ob du grundsätzlich das Zeug zum Unternehmer hast oder nicht. Zu guter Letzt rate ich dir, es einfach zu probieren. Bereite dich gut vor. Wenn du auch nur ansatzweise die Ratschläge aus den anderen Kapiteln in diesem Buch befolgst, hast du gute Chancen, als Unternehmer erfolgreich zu sein. Gib dir eine gewisse Zeit, stecke ein Budget ab und halte einen Plan B bereit. Was meine ich mit Plan B? Angenommen, du erreichst deine Ziele in den ersten 5 Jahren nicht. Dann ist es gut zu wissen, was du dann in etwa vorhast. Das gibt dir eine gute Sicherheit und schützt dich vor unendlichen Geschichten, mit denen du dich nur selbst betrügst. Und ganz wichtig, Tiefschläge gehören ebenfalls dazu. Lass dich darum nicht so schnell unterkriegen. Aus Fehlern wirst du lernen. Das gehört zum Unternehmertum dazu. Frag dich nun die folgenden drei Dinge und lege los. Erstens, was sind meine Werte oder Identität? Was sind meine Einzigartigkeiten und welchen Sinn und Zweck möchte ich dem Leben ausdrücken oder in die Welt hinaustragen? Zweitens, was sind meine verfügbaren Mittel, Geld, Wissen und andere Ressourcen? Drittens, wo habe ich mein bestes Netzwerk und mit welchen Menschen umgebe ich mich am liebsten? Danach heißt es starten. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und Erfolg. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.